6:06, einen schönen Samstagmorgen wünsche ich Ihnen und lade Sie ein zu 3 Stunden Spielereien am Samstag. Nachmittag in Leider gut, Sie wissen, wir spielen die Unvollendeten, das Promi-Taxi, den Banddreher, den nicht abgeschlossenen Roman, das Hitwort-Rätsel und ein Schnipselspiel, also eine ganze Menge. Viele tolle Preise kann ich Ihnen versprechen. Und ich habe auch schon eine Meldung für Sie, für diesen Anfang. Joggen macht nämlich schlauer. Das zeigen mehrere wissenschaftliche Untersuchungen. Also rennen Sie zweimal um den Block, bevor Sie diese Sendung hören. Denn bei einigen Spielen von Leider gut sind auch die grauen Zellen gefragt. Ohne Frage. Sag mal, Christian, warum hast du eigentlich mit dem Sport aufgehört? Das heißt. Stefan Mofirowski. Ah, alles klar, alles klar. Show Waddy Waddy Under the Moon of Love. Das erste Spiel bei uns findet in knapp 10 Minuten statt, also nach den nächsten beiden Platten, und heißt Die Unvollendeten. Das heißt, Sie können bei uns singen, einen Superhit weitersingen. Ich sage Ihnen auch jetzt schon, was das für einer sein wird, nämlich von den Beatles, Yellow Submarine. Also rufen Sie uns an, 00352 1331. Spät gehen, um nach Haus zu gehen und zu verleichtern. Ich war schön und schön betrunken. Ich hab das gern, wenn sich zwei Welten drehen. Man nahm uns mit und ich wusste wohin. Ich war so wild nach französischen Küssen. Mona Lisa steckte mir die Zunge raus und im Taxi nach Paris hat sie mich lächelnd erbissen. Nachts nur elektrisch. Ich sprang in die Seine und stahl den Eiffelturm. Und als das Licht ausging, hielt sie mich fest und sagte: Komm, versteck dich. Das wird teuer mit einem Taxi nach Paris. Oh. Das Promi-Taxi spielen wir auch noch, aber das ist nicht unser erstes Spiel. Unser erstes Spiel sind die unvollendeten Hits. Rufen Sie uns an, wenn Sie den Titel Yellow Submarine von den Beatles gut kennen. Es gibt zur Belohnung eine RTL-Reisetasche. Sie kennen unsere Regeln. Wir spielen den Titel an, der bricht auf einmal ab und dann sind Sie gefragt. Dann müssen Sie weiter singen. 00352 1331, unsere Telefonnummer hier in Luxemburg. Rufen Sie uns weiterhin an. Und versuchen Sie möglichst viel von dem Titel zu singen, dann haben Sie die besten Chancen, bei uns mitzumachen. It's always said there's someone waiting for you. I bought that good window. Unvollendeten. Einen schönen guten Morgen, Edith Klage. Ja? Hallo, ja, da sind wir. Edith. Ja? Sie kennen den Titel von den Beatles, Yellow Submarine? Ein bisschen, ja. Mhm. Und Sie meinen, Sie könnten den weitersingen bei uns? Ja, so weit, wie es kann. Können Sie denn eine große RTL-Badetasche gebrauchen? Ich höre ein Kind im Hintergrund. Ja, das ist mein Sohn. Mhm. Das heißt, Badetasche ist schon fast untertrieben. Ist eine richtige Reisetasche. Mhm. Mit mehreren kleinen Seitentaschen und so weiter. Und sieht toll aus, schön poppig. In weiß und rot, klar, mit schwarzen RTL-Buchstaben und Noten drauf. Also ein wirklich schönes Ding. Ja. Gut, Edith, wir spielen es folgendermaßen. Ich spiele den Titel jetzt an und werde den ganz gemein irgendwo abbrechen lassen. Und an dieser Stelle singen Sie bitte weiter. Ja. Aber das nicht ganz so schlimm wird, blamieren wir uns zusammen. Ich mache den Anfang. In the town where I was born. In the town where I was born. Lived a man who sailed to sea. And he told us of his life. In the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in the yellow submarine, yellow submarine. We all live in the yellow submarine. So, weiter kann ich nicht. Sprechübung bei RTL. Ja, gut, wunderbar. Das reicht uns auch schon, Edith. Ja? Sie bekommen von uns eine RTL-Reisetasche für diesen wunderschönen Gesang. Ja, gut, danke. Was machen Sie heute noch, Edith? Ja, ich fange jetzt an zu kochen, dann werde ich noch spazieren gehen mit meinem Sohn. Bei dem Wetter? Ja, im Moment scheint die Sonne ein bisschen. Ah, da in Wattenlach, ist das richtig? Nee, Schwarzenbach. Ach, Schwarzenbach, da scheint die Sonne. Ja. Okay, dann fahren wir jetzt alle nach Schwarzenbach, das ist nämlich besser als hier. Ja, und wir hören natürlich unseren Titel in voller Länge, ja? Mhm. Alles klar, vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss, Edith. Tschüss. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found a sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. And our friends are all aboard, many more of them live next door, and the band begins to play. As we live a life of ease, every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green in our yellow submarine. Gelbe U-Boot hat der Edith Glück gebracht. Eine Reisetasche ist unterwegs zu ihr nach Hause. Das nächste Spiel geht zu uns übrigens in 20 Minuten. Und da geht es um unseren nicht abgeschlossenen Roman. Und nicht nur darum, sondern direkt um die nächste Reisetasche. Is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. late at night, don't need hostility. Timid smile and pause too free. I don't care about their different thoughts. Different thoughts are good for me. Up in arms and chased and whole. All God's children took their toll. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Pig out till you've seen the light. Pig out till you've seen the light. Half the people read the papers, read them good and well. Pretty people, nervous people, people have got to sell. News you have to sell. My eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Look, my eyes are just holograms. Look, your love has drawn red from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Tanita Tikaram, Twist in my sobriety. Es ist gleich 10:30 an diesem Samstagmorgen. Das nächste Spiel in Leider gut findet statt in knapp 10 Minuten. Heißt der nicht abgeschlossene Roman, ist Ihre Fantasie gefragt. Und zu gewinnen gibt's eine Reisetasche. Der nicht abgeschlossene Roman. Ganz genau der. Heute an diesem Samstag um 10:40. Der 28-jährige Stephen und die 21-jährige Melanie hatten ihr Auto in einem romantischen Wäldchen mitten in England abgestellt. Plötzlich knickte ein großer morscher Baum ab und fiel krachend auf das Auto. Ungefähr so hat sich das angehört. Obwohl der Wagen fast völlig platt war, blieben beide, Stephen und Melanie, glücklicherweise unverletzt, weil... Ja, und hier stoppt er. Hier stoppt unser nicht abgeschlossener Roman. Ich weise Sie noch darauf hin, die beiden hatten das Auto nicht verlassen und es ist ihnen nichts passiert. Warum? Rufen Sie uns an, 00352 1331. Für die richtige Lösung gibt es eine super RTL-Reisetasche. Viertel vor elf RTL, leider gut. Wir spielen den nicht abgeschlossenen Roman. Warum ist Steven und Melanie nichts passiert, als ein Baum auf ihr Auto gefallen ist? Hallo, hier ist RTL, leider gut. Hallo, hier ist die Romy aus Muggensturm. Und was glauben Sie denn, Romy? Also ich glaube, vielleicht waren die auf den Liegensitzen gelegen. Nee, das ist leider nicht ganz richtig. Aber ist nah dran. Ne? Stimmt aber nicht ganz. Danke fürs Mitmachen. Tschüss, Romy. Und wer ist jetzt dran? Hallo? Hallo, hier spricht der Markus aus Jembach. Ja, Markus, was glauben Sie? Ja, ich hätte auch das Gleiche gesagt. Ja, es ist nah dran, aber es stimmt noch nicht ganz. Leider. Ne? Reicht mir auch noch nicht als Lösung. Ja, vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss, Markus. Und die nächste Meinung, hier ist RTL. Guten Morgen. Hallo. Mhm. Hier ist Larissa. Ja, Marissa. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass der Ast auf den hinteren Teil des Autos gefallen ist und die Insassen vorne nicht getroffen hat oder der Baum. Ja, also ich sag mal dazu. Ne, ich sag nichts dazu. Es ist ganz witzig, es ist nah dran, aber es ist auch nicht richtig. Oh. Ne? Kann ich jetzt wieder auflegen? Eine gute Überlegung. Ja, bitte, Sie können direkt nochmal probieren, wieder durchzukommen, ja? Tschüss, Marissa. Vielleicht haben wir jetzt die richtige Lösung. Hier ist RTL leider gut. Hallo. Hallo, wer ist denn dran? Ja, hier ist der Romain aus Luxemburg. Ja, Romain, was glauben Sie? Ich glaube wohl, dass Sie auch die Liegesitze runter hatten, aber nur auf einer Seite des Fahrzeuges lagen oder saßen. Nee, auch das stimmt nicht. Ha, es dreht sich alles so richtig drumherum. Es ist auch noch entscheidend, was Sie da so gemacht haben und sowas alles. Romain, auch nochmal probieren. Vielleicht haben Sie das Glück, nochmal durchzukommen, ja? Danke, tschüss. Okay, tschüss. Spielen wir erstmal eine Platte. Es geht weiter. Warum ist Steven und Melanie nichts passiert in ihrem Auto? Gott sei Dank nichts passiert, muss man dazu sagen. Rufen Sie uns weiter an 00352 1331. War schon ganz heiß bisher. Wo bist du? Wo? nächster Versuch, unseren nicht abgeschlossenen Roman zu knacken für Rita Sion aus Heinsberg. Guten Morgen, Rita. Morgen. Rita, was glauben Sie? Ja, ich nehme an, dass die angeschnallt waren. Das kann sein, aber das ist auch nicht die Lösung. Ja, okay. Gute Idee. Tschüss, Rita. Und der Wilfried aus Muckensturm. Guten Morgen, Wilfried. Morgen. Ja, Wilfried, was glauben Sie denn? Sind Sie noch im Rücksitz gelegen? Herzlichen Glückwunsch. Ganz einfach ist es gewesen. Sie waren auf dem Rücksitz. Was könnten die da wohl gemacht haben im Wald? Ja, war ja nicht geschmust. Ja, richtig, ganz genau. Auch das werden sie gemacht haben. Woher wissen Sie das? Ja, das war logisch. War nah dran schon alles, was vorher getippt worden war. Aber nicht richtig. Besonders witzig war das, als Sie sagten, wir saßen vorne und der Baum fiel hinten rein. Ne? Es war genau umgekehrt. Also die waren hinten und der Baum fiel vorne rein, Gott sei Dank. Also, Liebe im Wald, was? Bringt Ihnen Glück, Wilfried. Eine Reisetasche geht nach Muckensturm. Ich bedanke mich fürs Mitmachen. Ja, hallo? Mhm. So, ich muss jetzt dranbleiben. Sie bleiben bitte dran, weil wir haben weder Telefonnummer noch Adresse von Ihnen. Jawohl. Ja? Gut, Wilfried, bis bald. Okay. Tschüss. Jo, tschüss. Vor 11 ist es RTL leider gut am Samstagvormittag mit vielen guten Spielen. Eine Reisetasche ist rausgegangen an den Wilfried in Muckensturm. Und das nächste Spiel findet bei uns statt, so zwei Platten nach den Nachrichten, ungefähr 10 nach, werde ich Ihnen erklären, worum es geht. Um unser Promi-Taxi, da ist wieder einer mitgefahren, den unser Taxifahrer nicht erkannt hat. Vielleicht erkennen Sie ihn, es geht um ein RTL-Mikrofonradio. What's a woman when a man don't stand by her side? Has secrets to hide. She'll be weak, she'll be strong, struggle on for so long. What's a woman when a man? What's a man without a woman? Don't go by the rule. What's a woman when a man? What's a man without a woman? Makes her feel like a fool. When right turns to wrong, she will try to hold on to the ghost of the past. When love was to last, dreams from the past faded so fast. All alone in the dark, she will swear he'll never mislead her. Die Nachrichten mit Ruth Schilche. Die Situation in Litauen hat sich nicht beruhigt. Vergangene Nacht haben sowjetische Streitkräfte Gebäude, Straßen und Sender besetzt. Unterdessen haben mehrere westliche Regierungen den sowjetischen Präsidenten Gorbatschow aufgefordert, die Truppen zurückzuziehen. In einer Resolution des amerikanischen Senats heißt es, Gorbatschow soll gegen die demokratisch gewählten Regierungen von Litauen, Estland und Lettland keine Gewalt mehr anwenden. Die internationalen Friedensbemühungen am Golf laufen auf Hochtouren. UNO-Generalsekretär Perez de Cuellar will in Bagdad mit Saddam Hussein sprechen. Dabei soll auch die Palästinenserfrage verhandelt werden. Der amerikanische Senat hat am Morgen eine Golfresolution verabschiedet. Darin hofft der Senat auf eine erfolgreiche Mission von de Cuellar. Alle Briten sollen Israel verlassen. Dazu hat die Regierung in London aufgefordert. Der Grund: die wachsende Kriegsgefahr. Die amerikanische Regierung hatte bereits gestern ihren Staatsbürgern das Verlassen Israels empfohlen. Belgien hat einen palästinensischen Terroristen ausgewiesen. Dafür werden 4 belgische Geiseln freigelassen. Nasser Said war wegen eines Terroranschlages zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Stadtautobahn in Saarbrücken ist nicht immer noch überflutet. Gestern Abend war nach heftigen Regenfällen die Saar über ihre Ufer getreten. Die Polizei rechnet damit, dass die A620 im Laufe des Tages wieder befahrbar wird. Das war's von den Nachrichten. Es ist 11 Uhr und gleich 3 Minuten. Das Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Es ist aber meist trocken noch, denn gegen Abend nimmt die Bewölkung wieder zu. Es kann sogar regnen und schneien. Die Temperaturen steigen kaum über 5 Grad an und in den nächsten Tagen soll es noch kälter werden. Deep down inside, do you think about me? When I'm far away, 6 Minuten nach 11, hier ist die zweite Stunde von RTL und leider gut mit Stefan Ofirowski und vielen guten Spielen. Wir haben gleich zum Beispiel unser Promi-Taxi, da gibt es ein Mikroradio zu gewinnen, also nicht ein kleines, sondern ein Mikrofonradio. Ja, und das spielen wir in 10 Minuten ungefähr nach den nächsten beiden Platten und hier ist Lou Rawls für Sie zu Hause. Gleich Viertel nach elf ist es am Samstagmorgen. RTL leider gut und hier ist wie versprochen unser RTL Promi-Taxi. Na? Das RTL Promi aus Urlaub gemacht hat, so in Marmor oder Schellack oder wie das heißt. Echt so ein langhaariger Typ. Naja, okay, habe ich gesagt, fahren wir ohne Sorgo. Tja, wer ist es denn nun? Wer ist da transportiert worden von unserem etwas merkwürdigen Taxifahrer? Und vor allem weiß unser Taxifahrer nicht mehr, wer es gewesen ist. Vielleicht wissen Sie es zu Hause. Wenn ja, dann rufen Sie uns jetzt an 00352 1331, unsere Telefonnummer. Es geht um ein Mikrofonradio. Wer saß bei uns im RTL Promi-Taxi? Wer bei uns jetzt auf dem Plattenteller liegt, besser gesagt im CD-Player, kann ich Ihnen sagen. Das ist John Farnham aus Australien. Titel heißt That's Freedom. 00352 1331. Wer weiß die Lösung? Wer saß bei uns im RTL Promi-Taxi? Oh, That's Freedom. Wer sitzt bei uns im RTL-Promi-Taxi? Fragen sich alle. Die Lösung gibt's in wenigen Minuten. Das RTL-Promi-Taxi. Ganz genau. Wer hat denn drin gesessen bei uns im RTL-Promi-Taxi? Den ersten Versuch hat hier Charlotte aus Luxemburg. Guten Morgen, Charlotte. Guten Morgen. Ja, was glauben Sie, wer drin saß? Ich würde sagen, es wäre Peter Maffay. Mhm, Charlotte Peter Maffay, klein und behaart und bremst für Katzen. Hm. Leider nicht, Charlotte. Nein. Danke fürs Mitmachen. Tschüss. Tschüss. Und die Gisela aus Köln. Guten Morgen, Gisela. Ja, guten Morgen. Was glauben Sie denn, Gisela? Ich würde sagen, es ist ein Kaninchen oder der Osterhase. Kaninchen oder der Osterhase wäre auch nicht schlecht gewesen, aber der hat sicherlich jetzt in diesen Tagen nicht seinen Fernsehauftritt, ne? Ja, könnte ja sein irgendwo. Ja, so zwischen Weihnachten und Ostern. Naja, ist es aber nicht, Gisela, ne? Nee, tut mir leid. Ja, danke. Tschüss, Gisela. Und die Carola aus Sandweiler. Guten Morgen, Carola. Sandweiler. Aus Sandweiler, ja, genau. Ich habe gemeint, es wäre Bill Ramsey. Bill Ramsey auch, ja, da hätte man eventuell auch das Taxi aussaugen müssen, weil er so einen schönen Bart hat, ne? Aber wir hoffen mal, dass Bill Ramsey die Haare noch nicht ausgehen, ne? Carola, das war es auch nicht. Tut mir leid, auch die Lösung stimmt nicht. Tschüss nach Sandweiler. Und schließlich der Markus aus Jenbach, das ist in Tirol. Hallo Markus. Hallo, hier ist Markus aus Jenbach. Ja, wie hörst du uns denn, Markus? Ich kenne nur einen Behaarten, das ist der Alf. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Richtig, so schwer war es doch gar nicht. Ne? Ja, eigentlich nicht. Und wer sollte sonst ins Lenkrad greifen, wenn da Katzen über die Straße laufen, ne? Ja. Hast du den gestern gesehen, den Alf, Markus? Nein, leider nicht. Gestern war ich beim Sport. Oh, hast du ihn verpasst. Es kommen ja nicht mehr so viele Folgen. 20 noch genau in der Zahl und dann ist erstmal Schluss. Ja. Traurig, traurig mit unserem Alf, ha? Ja, sonst gut immer. Ja, ne? Markus, verrätst du mir noch, wie du uns hörst in Tirol? Ich höre es auf... Übers Kabel? Hm? 96,8. Das ist im Kabel drin, Kabel, ne? Im Kabel, ja. In wunderbarer Stereoqualität. Ja, wunderbar. Gut. Liegt denn Schnee bei euch im Moment? Momentan gar nichts. Oh, auch nichts. Ist das da? Im Tal. Oben ist schon ein bisschen was. Ah, kann man ein bisschen Skilaufen gehen bei euch? Oh, es geht schon noch. Okay. Markus, ich wünsche dir einen schönen Tag. Vielleicht fährst du ja mal hoch in die Berge und machst ein bisschen Sport oder sowas, ne? Ja. Und du bekommst natürlich einen Preis von uns, das ist völlig klar. Es gibt für dich ein RTL-Mikrofonradio. Na, das kannst du dann auch mit ans Kabel dranhängen. Das leuchtet oben, da steht so on air drauf. Sieht toll aus, das Ding, ja? Ja, vielen Dank. Tschüss. Wiederhören. Nach 11:30 RTL, leider gut, Spielshow am Samstagvormittag. Das nächste Spiel heißt bei uns Banddreher, das heißt, wir haben einen Hit verzwirbelt, umgedreht und rückwärts laufen lassen und fast ganz unkenntlich gemacht, aber es könnte natürlich sein, dass Sie ihn erkennen und wenn Sie ihn erkennen, dann geht es für Sie nachher um ein RTL-Badehandtuch, ein großes, flauschiges, überall steht RTL drauf, man muss sich prima mit abtrocknen, das Ganze gleich. Capture connection we've lost. Sleep on the ground with the stars in your face. You can feel the full length of the beauty and grace in the oneness as man is an unwelcome guest. But it's here that für 12 RTL. Leider gut mit einem neuen Spiel, das da heißt der RTL Banddreher. Ganz genau so. Wir haben einen Hit verzwirbelt, den spiele ich Ihnen jetzt mal vor, also so, wie er sich eigentlich nicht anhört. Wenn Sie wissen, wie die Platte heißt, rufen Sie uns an 00352 1331. Es geht um ein RTL Badehandtuch. Hier ist der Banddreher. Na, wie heißt diese völlig entfesselte Melodie? Richtig, 00352 1331, es geht um ein RTL-Badehandtuch. RTL Banddreher. Wie heißt diese Platte? Genau das hatten wir gefragt und die Antwort weiß die Monika Moret aus Trier. Guten Morgen, Monika. Guten Morgen. Wie geht's Ihnen? Bitte? Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Und selbst? Ja, auch, alles klar. Ich habe ein bisschen Hunger und so, aber was gibt's bei euch zu essen in Trier heute Mittag? Oh, bei uns heute Mittag gibt es Nudeln und Fleischkäse. Oh, ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ist nicht weit bis Trier, die Gefahr besteht, dass ich vorbeikomme. Oh. Aber jetzt wollen wir erstmal wissen, was das für ein Lied gewesen ist, was wir hier verzwirbelt haben, Monika. Das war die Unchained Melody von Reiterer. Wow, gewonnen! Ganz genau, Unchained Melody. Ich hätte noch einen kleinen Tipp gegeben, diese entfesselte Melodie. Ganz genau, Monika. Ich hoffe, Sie mögen den Titel auch. Ja, ich habe die Platte selbst. Oh, wunderschön, ne? Ja. Es ist auch ganz hoch bei uns in den Hits der Woche. Ich darf die Platzierung natürlich nicht sagen, sonst ist die Spannung raus. Morgen von 11 bis 14 Uhr laufen Sie natürlich mit Arno. Und für Sie, Monika, gibt es ein RTL-Badetuch nach Trier. Ja? Klasse. Dafür, dass Sie die Righteous Brothers erkannt haben. Wenn Sie die Platte selbst zu Hause haben, brauchen Sie sie jetzt nicht aufzulegen. Sie kommt nämlich von RTL. Ja? Mhm. Monika, ein schönes Wochenende. Danke. Tschüss. Tschüss. Oh, my love, my darling, I've hungered for your time can do so much. All you still more. Speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Wait for me, I'll be coming home. Wait for me. Righteous Brothers. Jetzt bin ich immer so traurig, wenn man das hört. Unchained Melody um 8 Minuten vor 12. Jetzt sind sie gleich fertig. Jetzt. Das nächste Spiel gibt's kurz nach den Nachrichten, heißt Hit-Wort-Rätsel und da geht's um eine RTL-Reisetasche. 12 Uhr, die Nachrichten mit Ruth Schilchen. Polen hat wieder eine reguläre Regierung. Das Parlament hat den neuen Ministerpräsident Bielecki mit großer Mehrheit bestätigt. Dem neuen Kabinett gehören 7 Minister der alten Regierung an, darunter Außenminister Skubiczewski. Alle amerikanischen Botschaftsangehörige haben jetzt Bagdad verlassen. An Bord der Maschine sind außerdem noch 34 westliche Diplomaten. Unterdessen hat die britische Regierung ihre Staatsbürger in Israel aufgefordert, das Land zu verlassen, der Grund die steigende Kriegsgefahr. In Bonn sind die Koalitionsverhandlungen fortgesetzt worden. Heute geht es vor allem um die Familien- und Wohnungspolitik. Zum Sport eine Meldung von den Schwimmweltmeisterschaften in Perth. Der Offenbacher Michael Gross hat die Goldmedaille im letzten Rennen seiner internationalen Karriere nicht geschafft. Über die 200 Meter Schmetterling unterlag er gegen den neuen amerikanischen Weltmeister Melvin Stewart, der ihm auch noch seinen bisherigen Weltrekord entriss. Die Bronzemedaille holte der Ungar Tamás Dárny. Das war's von den Nachrichten. Es ist 12 Uhr und 2,5 Minuten. Zum Wetter. Sonne und Wolken wechseln sich immer noch ab. Es ist trocken. Gegen Abend nimmt die Bewölkung. Sechs Minuten nach 12, RTL leider gut in der dritten Stunde. Das nächste Spiel bei uns heißt Hit-Wort-Rätsel. Und dort geht es um eine RTL-Reisetasche, die Sie gewinnen können in knapp 10 Minuten. Bei uns in RTL leider gut das Hit-Wort-Rätsel. Wieder zurück, der lange Flug endlich vorbei. Noch ein Taxi bis zu dir, dann ist es soweit.

RTL, das Hitworträtsel. Ganz genau, das gibt es jetzt um 13 Minuten nach 12. Hoffentlich ist die 13 für Sie keine Unglückszahl. Sie wissen, im Hitworträtsel haben wir wieder Platten aneinander gespielt und Sie sollten einfach die Buchstaben hintereinander wegschreiben von den Titeln. Nicht von den Interpreten, nur von den Titeln und das ergibt ein Lösungswort. Heute was, was man betrachten kann, aber manchmal gar nicht anschauen kann. Hören Sie genau zu, hier ist unser Hitworträtsel. Also den letzten Buchstaben will ich verraten, das war das S von Stand By Me. Mehr wird auch nicht gesagt, nur noch, dass es um eine Reisetasche geht. Im RTL Hitworträtsel 00352 1331. You know our love was meant to be the kind of love to last forever. And I want you here with me. Gleich 20 nach 12 RTL, leider gut am Samstagmittag. Die Auflösung vom Hitwort-Rätsel gibt's in knapp 5 Minuten. Nur du. 12.23 Uhr RTL leider gut und alle warten auf die Auflösung vom RTL, das Hitworträtsel. Ganz genau, am Telefon ist der Christian Aktoris aus Berlin. Hallo Christian. Hallo, grüßt euch. Christian, wie geht's euch in Berlin? Ja, relativ gut. Die Sonne scheint. Aha. Und sonst, ich hab zurzeit Urlaub, da muss es einem gut gehen. Das klingt nicht schlecht. Ja. Überall scheint die Sonne, nur in Luxemburg nicht. Hier ist neblig und stürmisch und regnerisch und so weiter. Das soll ja zu uns auch noch kommen, ne? Ab ungefähr so Montag, glaube ich, soll auch so mit Schnee gerechnet werden, oder? Ja, Wetterbericht meldet zunächst mal Kälte. Aber passt ja auch besser zum Januar als dieses warme Wetter da draußen, ne? So ist es. Gut, Christian, wie heißt denn unser Lösungswort? Also, das seid ihr, also fernsehtechnisch, RTL Plus. Jawohl. Wow, gewonnen! Das ist genau richtig. Hast du alle Titel erkannt, Christian? Ja, so teilweise, also eben Buchstaben musste ich erraten, weil ich das nicht so ganz wusste, wann Oldie und nicht aus meinem Jahrgang. Ich bin ja nur 66er Jahrgang, das muss schon irgendwas aus der 50er Jahre gewesen sein, aber sonst so konnte ich alle zusammenreimen. Ne? Ja, wunderbar, genau. RTL Plus ist das Lösungswort, gibt für dich eine Reisetasche nach Berlin. Fährst du vielleicht in deinem Urlaub noch weg? Ja, die könnte ich jetzt schon hier brauchen, weil ich nach Sylt nächste Woche mal fahre, aber das ist egal. Ja, dann schicken wir sie ganz schnell los, wird sofort verpackt und dann geht die nach Berlin hoch. Alles klar. Gut, ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen. Bis dann, denn, wa? Bis dann. Tschüss, tschüss, Christian. Tschüss. Und für alle die es nicht genau rausbekommen haben, spiele ich es Ihnen jetzt nochmal vor und gebe die Lösung. Hier ist noch einmal das Hitworträtsel. Das war das R von Roll Over Beethoven. Chuck Berry. Roll Over Beethoven. Roll Over Beethoven. There is. Das ist The House of the Rising Sun von den Animals, das T. Laughter in the Rain, das Gelache im Regen von Neil Sedaka, das war das L. Vielleicht war das die Schwierigkeit von Christian. Boy, boy, oh, oh. Perfektes Englisch von den Lords, Poor Boy, das P. Lost in Love ist das R Supply, das war unser L. Ein Duett von Joe Cocker und Jennifer Warnes, Up Where We Belong, das U. Na, und den hatte ich schon verraten, das war Ben E. King, Stand By Me. Das war unser Hit-Wort-Rätsel. Das nächste Spiel in knapp einer Viertelstunde. Bugs Fizz, The Land of Make-Believe um 20 vor 1. Oh, ich krieg langsam Hunger. Aber es interessiert sie weniger. Sie interessiert das nächste Spiel. Okay, hier ist es, das RTL-Schnipsel. Ich spiele Ihnen den Anfang einer Platte vor und Sie rufen mich bitte an und sagen mir, was das denn für ein Ding ist. Und wenn Sie das richtig tun, gibt's für Sie ein RTL-Mikrofonradio. Achtung, hier ist das Schnipsel. Es wird sehr kurz werden. Schluss. Was ist das für eine Platte? Rufen Sie mich an. Diese Platte kennen wir alle. Das ist Kim Wilde und World and Perfect Harmony. Unsere Telefonnummer 00352 1331, wenn Sie dieses kurze Schnipsel erkannt haben. Ich bin mal sehr gespannt. Ist nicht einfach, aber dafür gibt es auch ein Mikrofonradio für Sie zu Hause. We can survive. We've got to keep the spirit of destiny alive. Viertel vor eins, es ist gleich schwierig, unser Schnipsel heute. Schwierig, schwierig, schwierig. Wie könnte bloß die Lösung heißen? Wir werden weiter suchen. Nach dieser Platte gibt's in jedem Fall die Auflösung im Schnipselspiel. Smile, an everlasting smile. A smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory. Let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life. I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. Take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Oh, die Bee Gees bis zum letzten Ton. Gut, lösen wir unser Schnipsel auf. Viele, viele, viele, viele Leute haben angerufen und viele, viele falsche Antworten haben wir bekommen. Es gab nur eine einzige richtige Antwort und die kommt von Gudrun Weimann aus Bergisch Gladbach. Hallo Gudrun. Ja, hallo Stefan. Wie heißt es denn, das Schnipsel? Über sieben Brücken musst du gehen. Und von wem? Peter Maffay und Carrado. Jawohl. Herzlichen Glückwunsch. Ganz genau, das war das Gemeine daran, Gudrun, ne? Ja. Dass es die neue Fassung ist von den beiden zusammen, ja. Carrado und Peter Maffay. Es fängt nämlich ganz anders an. Genau. Mehr mit so Gitarren und sowas. Ja, ja. Woran hast du es so schnell erkannt, Gudrun? Mein Sohn hat es sofort gesagt. Ehrlich? Ja, sofort gesagt, über sieben Brücken musst du gehen von Peter Maffay und Carrado. Vielleicht ein Fan dieser Platte. Ja, genau. Na, hören wir noch mal ganz kurz rein ins Schnipsel. Mhm. So fing's an und dann geht's weiter. Ganz genau so. Gleich hören wir die Platte in voller Länge, Gudrun. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ja. Ne? Und es gibt, kannst du gleich mal dranbleiben, ganz kurz. Ja, es gibt ein RTL-Mikrofonradio in jedem Fall. Ja. Für euch. Kriegt's, hat eigentlich der Sohn verdient, ne? Ja, Gudrun. Hat er verdient. Gut. Bekommt das denn auch? Bitte? Bekommt er es denn auch? Ja, ja. Okay, alles klar. Gudrun, bis gleich. Ne? Ja, einen schönen Tag. Tschüss. Danke. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir, mein Schaukel fährt zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen müd. Manchmal such ich Trost in einem Lied.